Ein dreiwöchiger Aufenthalt in Delaford, wo er, zumindest in seinen Abendstunden, kaum etwas anderes zu tun hatte, als über das Missverhältnis zwischen 36 und 17 nachzudenken, trieb ihn in einer Verfassung nach Barton, die der Aufmunterung durch Marians erholteres Aussehen, ihren überaus herzlichen Empfang und all die ermutigenden Worte ihrer Mutter dringend bedurfte. Unter solchen Freunden allerdings und bei einem so schmeichelhaften Empfang erholte er sich. Das Gerücht von Lucys Heirat hatte ihn noch nicht erreicht. Er wusste nicht, was vorgefallen war, und kam daher in den ersten Stunden seines Aufenthalts aus dem Zuhören und Staunen nicht heraus. Mrs. Dashwood erklärte ihm alles, und er hatte von neuem Grund, sich über das herzlich zu freuen, was er für Mr. Ferris getan hatte, weil es letzten Endes Elinor zugute kam. Es wäre überflüssig zu betonen, dass die Herren sich in dem Maße mehr schätzen lernten, indem ihre Bekanntschaft enger wurde, denn anders konnte es gar nicht sein. Dass sich ihre gesunden Grundsätze so ähnelten, hätte vermutlich genügt, um sie ohne weitere Gründe gute Freunde werden zu lassen. Aber dass sie zwei Schwestern liebten, und noch dazu zwei Schwestern, die aneinander hingen, rief unweigerlich und spontan ihre gegenseitige Sympathie hervor, die sonst vielleicht erst Zeit und ruhige Überlegung herbeigeführt hätte. Die Briefe aus London, die Elinor noch ein paar Tage vorher in äußerste Spannung versetzt hätten, wurden nun bei ihrer Ankunft eher mit Schmunzeln als mit gefühlsmäßiger Anteilnahme gelesen. Mrs. Jennings schrieb, um die unglaubliche Geschichte zu berichten, ihrer ehrlichen Empörung über das untreue Mädchen Luft zu machen und sich ihr ganzes Mitleid mit dem armen Mr. Edward von der Seele zu reden, der doch so an dem nichtswürdigen Flittchen gehangen hatte und nun nach allem, was man hörte, mit gebrochenem Herzen in Oxford war. »Ich glaube bestimmt«, fuhr sie fort, »dass nie etwas so schlau eingefädelt wurde, denn nur zwei Tage vorher hat Lucy mich besucht und ein paar Stunden bei mir verbracht. Keine Menschenseele hat etwas von der Sache geahnt, nicht einmal Nancy, die Ärmste, die am Tag danach aus Furcht vor Mrs. Ferris zu Tode erschrocken und weinend zu mir kam, und auch weil sie nicht wusste, wie sie nach Plymouth kommen sollte, denn anscheinend hatte Lucy all ihr Geld geborgt, bevor sie verschwand, um sich trauen zu lassen.« »Wir nehmen an, um sich damit herauszuputzen, und die arme Nancy hatte keinen Pfennig mehr in der Tasche. Es war mir also eine Freude, ihr 5 Guineen zu geben, damit sie nach Exeter fahren kann, wo sie 3 oder 4 Wochen bei Mrs. Burgess zu bleiben beabsichtigt, in der Hoffnung, wie ich ihr gleich gesagt habe, wieder mit dem Doktor anzubändeln. Ich muss sagen, Lucys Rücksichtslosigkeit, sie nicht in der Kutsche mitzunehmen, ist schlimmer als alles andere. Der arme Mr. Edward!« »Er geht mir nicht aus dem Kopf, aber Sie müssen ihn nach Baden einladen, und Miss Marion muss versuchen, ihn zu trösten.« Mr. Dashwood schlug feierlichere Töne an. Mrs. Ferris war die unglücklichste Frau der Welt. Die arme Fanny hatte in ihrer Sensibilität Fürchterliches durchgemacht, und er konnte für das Wunder, dass beide diesen Schlag überlebt hatten, nicht dankbar genug sein. Roberts Vergehen war unverzeihlich, aber Lucys war noch viel schlimmer. Mrs. Ferris wollte von keinem von beiden je wieder etwas hören, und selbst wenn sie eines Tages dazu überredet werden konnte, ihrem Sohn zu vergeben, würde sie dessen Frau weder als Schwiegertochter akzeptieren noch je zulassen, dass sie ihr unter die Augen trete. Die Heimlichkeit, mit der die beiden alles betrieben hatten, galt aus guten Gründen als unerhörte Erschwerung des Vergehens, weil man, hätte irgendjemand vorher Verdacht geschöpft, angemessene Schritte hätte unternehmen können, um die Heirat zu verhindern. Und er forderte Elinor auf, in sein Bedauern einzustimmen, dass Lucy ihre Verlobung nicht gehalten, sondern dafür gesorgt hatte, noch größeres Unheil in der Familie anzurichten. Er fuhr folgendermaßen fort. »Mrs. Ferris hat Edwards Namen bisher nie wieder erwähnt, was uns nicht überrascht. Aber zu unserem großen Erstaunen ist bei dieser Gelegenheit keine Zeile von ihm eingetroffen. Vielleicht schweigt er aber aus Furcht, Anstoß zu erregen, und ich werde ihm deshalb durch ein paar Zeilen nach Oxford einen Wink geben, dass seine Schwester und ich glauben, ein angemessen reumütiger Entschuldigungsbrief, der vielleicht an Fanny adressiert sein und den sie dann ihrer Mutter zeigen könnte, würde nicht schaden, denn wir kennen alle Mrs. Ferris' zärtliches Herz und dass sie nicht so sehr wünscht wie ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern.« Dieser Abschnitt des Briefes war für die Aussichten und das Verhalten Edwards ziemlich wichtig. Er veranlasste ihn zu dem Versuch, eine Versöhnung herbeizuführen, wenn auch nicht auf die von seinem Schwager und seiner Schwester vorgeschlagene Art und Weise. »Ein angemessen reumütiger Entschuldigungsbrief«, wiederholte er. »Wollen Sie, dass ich für Roberts Undankbarkeit ihr gegenüber und seinen Vertrauensbruch mir gegenüber um Verzeihung bitte?« »Ich kann mich nicht reumütig entschuldigen. Die Ereignisse der Vergangenheit haben mich weder demütig noch reuig gemacht. Ich habe dabei mein Glück gefunden, aber das interessiert nicht. Ich kenne keine angemessene Entschuldigung, die ich vorbringen könnte.« »Du kannst selbstverständlich bitten, dass man dir vergibt, Anstoß erregt zu haben, und ich finde, du könntest jetzt so weit gehen, dein Bedauern auszudrücken, dass du je eine Verlobung eingegangen bist, die deiner Mutter missfallen hat.« Er stimmte zu. »Und wenn sie dir vergeben hat, dann ist es vielleicht angebracht, ein bisschen Unterwürfigkeit zu zeigen, wenn du eine zweite Verlobung zugibst, die in ihren Augen fast ebenso unklug ist wie die erste.« Er hatte nichts dagegen einzuwenden, lehnte aber trotzdem einen angemessen reumütigen Entschuldigungsbrief ab. Und da er erklärte, er sei viel eher bereit, unwürdige Zugeständnisse mündlich als schriftlich zu machen, beschloss man, um ihm die Sache zu erleichtern, dass er statt an Fanny zu schreiben, nach London fahren und sie persönlich um ihre Fürsprache zu seinen Gunsten bitten solle. »Und wenn Sie sich tatsächlich dafür einsetzen«, sagte Marian mit ihrer neu gewonnenen Anteilnahme, »eine Versöhnung zustande zu bringen, dann will ich sogar John und Fanny gewisse Verdienste einräumen.« Nach einem nur 3- oder 4-tägigen Besuch von Oberst Brandon verließen die beiden Herren Barton zusammen. Sie wollten direkt nach Delaford, damit Edward sein künftiges Zuhause persönlich kennenlernen und seinem Freund und Gönner helfen konnte, die nötigen Renovierungen zu planen. Und von da aus sollte er nach 1 oder 2 Nächten seine Reise nach London fortsetzen. Nach angemessenem Widerstand von Mrs. Ferrars, der gerade so heftig und so unbeugsam war, dass sie sich nicht dem Vorwurf aussetzte, den sie anscheinend immer am meisten fürchtete, nämlich zu liebenswürdig zu sein, durfte Edward sich ihr nahen und wurde wieder als Sohn anerkannt. Ihre Familie war in letzter Zeit ständigen Wandlungen unterworfen gewesen. Viele Jahre lang hatte sie 2 Söhne gehabt, aber das Vergehen und die Eliminierung Edwards vor ein paar Wochen hatten sie des einen beraubt. Nach der ähnlichen Eliminierung Roberts stand sie 14 Tage lang ganz ohne Söhne da, und jetzt hatte sie durch die Wiederbelebung Edwards wieder einen. Obwohl Edward nun dem Leben wiedergegeben war, war er sich der Fortsetzung seines Daseins allerdings nicht sicher, bevor er nicht seine gegenwärtige Verlobung offenbart hatte, denn er fürchtete, ihre Bekanntmachung könne seiner Existenz eine plötzliche Wendung geben und ihm ebenso unvermittelt wie schon einmal den Garaus machen. Mit ängstlicher Vorsicht wurde sie deshalb enthüllt, und man hörte ihm mit unerwarteter Gelassenheit zu. Verständlicherweise versuchte Mrs. Ferrars zuerst, ihm mit allen ihr zur Verfügung stehenden Argumenten auszureden, Miss Dashwood zu heiraten, hielt ihm vor, dass er an Miss Morton eine Frau von höherem Rang und größerem Vermögen hatte, und unterstützte ihre Behauptung durch die Bemerkung, dass Miss Morton die Tochter eines Adligen mit 30.000 Pfund sei, Miss Dashwood aber nur die Tochter eines privatisierenden Gentleman mit nicht mehr als 3.000. Aber als sie merkte, dass er der Wahrheit ihrer Argumente voll und ganz zustimmte, jedoch keineswegs geneigt war, sich danach zu richten, hielt sie es nach ihren bisherigen Erfahrungen für am klügsten nachzugeben. Und nach einer ungnädigen Verzögerung, die sie ihrer eigenen Würde schuldig war und die dazu diente, jeden Verdacht von Wohlwollen auszuschließen, gab sie offiziell ihre Zustimmung zur Hochzeit von Edward und Eleanor. Wie viel sie zur Verbesserung ihres Einkommens beitragen würde, musste als nächstes überlegt werden, und hier wurde bald klar, dass Edward, obwohl jetzt ihr einziger Sohn, keineswegs der Ältere war, denn während man Robert unwiderruflich 1.000 Pfund pro Jahr zugestanden hatte, wurden keinerlei Einwände dagegen erhoben, dass Edward wegen höchstens 250 Pfund Pfarrer wurde. Und über die 10.000 Pfund hinaus, die auch Fanny bei ihrer Heirat erhalten hatte, wurde ihm auch für die Gegenwart oder die Zukunft nichts weiter versprochen. Das war allerdings genau das, was Edward und Eleanor sich gewünscht und mehr als sie erwartet hatten. Und nach Mrs. Ferrers gequälten Entschuldigungen zu urteilen, war sie selbst als Einzige überrascht, dass es nicht mehr war. Da sie nun mit einem Einkommen versorgt waren, das ihren Ansprüchen genügte, brauchten sie nach Edwards Ordination nur noch darauf zu warten, dass das Haus fertig wurde, an dem Oberst Brandon, ehrlich um Elinors häusliche Bequemlichkeit bemüht, erhebliche Verbesserungen vornahm. Und als sie eine Zeit lang auf die Fertigstellung gewartet und die üblichen 1000 Enttäuschungen und Verzögerungen durch die unverständliche Saumseligkeit der Handwerker erlebt hatten, brach Elinor den üblichen, unwiderruflichen Vorsatz, nicht zu heiraten, bevor alles fertig war, und so fand die Trauung im Frühherbst in der Kirche von Barton statt. Den ersten Monat nach der Hochzeit verbrachten sie bei ihrem Freund im Herrenhaus, von wo sie die baulichen Fortschritte des Pfarrhauses überwachen und alles entsprechend ihren Wünschen an Ort und Stelle anordnen konnten, wo sie Tapeten aussuchen, den Garten planen und eine schwungvolle Auffahrt entwerfen konnten. Mrs. Jennings Prophezeiungen, obwohl ein wenig durcheinander geraten, trafen im Großen und Ganzen nun doch ein, denn sie konnte Edward und seine Frau vor Ende September in ihrem Pfarrhaus besuchen und war felsenfest überzeugt, dass sie in Elinor und ihrem Mann eins der glücklichsten Paare der Welt fand. Ihnen fehlte auch wirklich nichts zum Glücklichsein als die Heirat von Oberst Brandon und Marion und eine etwas bessere Weide für ihre Kühe. Kaum waren sie eingezogen, da wurden sie von fast all ihren Verwandten und Freunden besucht. Mrs. Ferrers kam, um sich einen Eindruck von ihrem Glück zu verschaffen, obwohl sie sich beinahe schämte, ihre Zustimmung dazu gegeben zu haben, und sogar die Dashwoods scheuten die Kosten einer Reise von Sussex nicht. »Ich will nicht behaupten, dass ich enttäuscht bin, meine liebe Schwester«, sagte John, als sie eines Vormittags gemeinsam vor dem Tor zum Herrenhaus spazieren gingen. »Das ginge zu weit, denn wie die Dinge liegen, hast du unerhörtes Glück gehabt.« Aber ich gestehe, es würde mir großes Vergnügen machen, Oberst Brandon Schwager zu nennen. Sein Eigentum hier, sein Herrensitz, sein Haus, alles in so anständiger und ausgezeichneter Verfassung. Und seine Wälder. Solch Holz, wie jetzt in Delaford Hänger steht, habe ich nirgendwo in Dorsetshire gesehen. Und auch wenn Marion vielleicht nicht gerade die Person ist, die ihn reizen könnte, finde ich doch, dass es ratsam für euch wäre, die beiden häufig zu euch einzuladen, denn Oberst Brandon scheint viel zu Hause zu sein. Es sind schon ganz andere Dinge passiert, denn wenn Leute so aufeinander angewiesen sind und kaum jemanden sonst sehen, es liegt ja an dir, etwas aus ihr zu machen, und so weiter. Kurz und gut, warum gibst du ihr nicht eine Chance? Du verstehst mich. Aber obwohl Mrs. Ferris sie tatsächlich besuchte und sie dabei so behandelte, als ob sie ihnen herzlich verbunden sei, tat sie ihnen nie die Beleidigung an, ihnen ihre ehrliche Achtung und Gunst zu gewähren. Die behielt sie Roberts kindischem Benehmen und der Durchtriebenheit seiner Frau vor. Und bevor allzu viele Monate vorüber waren, hatten sie ihr Ziel erreicht. Der berechnenden Umsicht Lucys, die Robert zuerst in die Klemme gebracht hatte, verdankte er gleichzeitig seine Befreiung daraus, denn ihre bei jeder Gelegenheit respektvolle Unterwürfigkeit, ihre unverdrossenen Aufmerksamkeiten und endlosen Schmeicheleien versöhnten Mrs. Ferrers mit seiner Wahl und gewannen ihm ihre Gunst vollständig wieder. Lucys gesamtes Verhalten in der Angelegenheit und der Erfolg, mit dem es gekrönt wurde, kann deshalb als höchst ermutigendes Beispiel dafür gelten, was ernsthafte und unablässige Konzentration auf den eigenen Vorteil, auch wenn sich der Erfolg zuerst scheinbar nicht recht einstellen will, zur Erlangung aller Annehmlichkeiten eines Vermögens ohne ein größeres Opfer als Zeit und Gewissen beitragen können. Als Robert zuerst ihre Bekanntschaft machen wollte und sie heimlich in Bartletts Buildings aufsuchte, geschah es nur in der Absicht, die ihm sein Bruder unterstellt hatte. Er wollte sie lediglich überreden, die Verlobung aufzugeben, und da er dazu nichts als die Zuneigung der beiden zueinander zu überwinden hatte, rechnete er natürlich damit, dass ein oder zwei Gespräche die Sache ein für allemal erledigen würden. In dieser Hinsicht allerdings, und nur in dieser, irrte er sich. Denn obwohl Lucy ihm bald Hoffnungen machte, dass seine Beredsamkeit sie sicher mit der Zeit überzeugen würde, war jedes Mal noch ein Besuch, noch eine Unterhaltung nötig, um sie endgültig zu überzeugen. Jedes Mal, wenn sie sich trennten, hatte sie noch gewisse Zweifel, die nur durch ein weiteres halbstündiges Gespräch mit ihm zerstreut werden konnten. Auf diese Weise wurde er in Spannung gehalten, und alles Weitere folgte von selbst. Anstatt von Edward zu sprechen, begannen sie allmählich nur noch von Robert zu sprechen, ein Thema, über das er immer mehr zu sagen hatte als über jedes andere und an dem sie bald ein Interesse verriet, das seinem mindestens entsprach. Kurz und gut, es wurde beiden sehr schnell klar, dass er voll und ganz an die Stelle seines Bruders getreten war. Er war stolz auf seine Eroberung, stolz, Edward überlistet zu haben und besonders stolz, heimlich und ohne die Zustimmung seiner Mutter zu heiraten. Alles Weitere ist bekannt. Sie verbrachten einige Monate vollkommenen Glücks in Dawlish, denn dort konnte sie auf viele Verwandte und alte Bekannte herabsehen und er entwarf mehrere Pläne für grandiose Cottages. Und von dort kehrten sie nach London zurück und erhielten Mrs. Ferris Vergebung einfach dadurch, dass sie darum baten, was auf Lucys Anregung geschah. Die Vergebung bezog sich zuerst, was ja verständlich ist, nur auf Robert, und Lucy, die seiner Mutter gegenüber zu nichts verpflichtet war und daher auch keinerlei Pflichten vernachlässigt haben konnte, wurde noch mehrere Wochen lang nicht verziehen. Aber ausdauernde Unterwürfigkeit in Benehmen und Briefen, ausdauernde Selbstverdammung für Roberts Fehltritt und Dankbarkeit für die Unfreundlichkeit, mit der sie behandelt wurde, sicherten ihr über kurz oder lang herablassende Beachtung, die sie durch ihre Güte überwältigte und bald danach in schneller Folge auf den Gipfel von Vertrauen und Einfluss führte. Lucy wurde Mrs. Ferris so unentbehrlich wie Robert oder Fanny. Und während Edward nie wirklich vergeben wurde, dass er einst beabsichtigt hatte, sie zu heiraten, und man von Eleanor, obwohl ihr an Vermögen und Rang überlegen, als Eindringling sprach, galt Lucy in jeder Hinsicht als Lieblingskind und wurde auch öffentlich so behandelt. Sie ließen sich in London nieder, erhielten sehr großzügige finanzielle Unterstützung von Mrs. Ferris, standen auf denkbar bestem Fuß mit den Dashwoods, und wenn man über die Eifersüchteleien und die Missgunst, die ständig zwischen Fanny und Lucy herrschten und an denen natürlich auch ihre Männer teilnahmen, und den ständigen häuslichen Streit zwischen Robert und Lucy hinwegsah, dann konnte die Harmonie gar nicht vollkommener sein, die zwischen ihnen allen herrschte. Was Edward eigentlich getan hatte, um die Rechte des älteren Sohnes zu verlieren, ist vermutlich vielen Leuten ein Rätsel. Und was Robert getan hatte, um an seine Stelle zu treten, muss ihnen ein noch größeres Rätsel sein. Es war allerdings eine Regelung, die sich erst durch die Folgen, nicht durch die Ursache rechtfertigte, denn nie gab Robert in seinem Lebensstil oder seinen Worten etwas zu erkennen, was den Verdacht weckte, dass er das Ausmaß seines Einkommens bedauerte, weil es seinem Bruder zu wenig überließ oder ihm selbst zu viel einbrachte. Und wenn man Edward nach der unermüdlichen Pflichterfüllung, nach der wachsenden Zuneigung zu seiner Frau und seinem Heim und nach seiner ständigen guten Laune beurteilte, konnte man ihn für ebenso zufrieden mit seinem Los halten und für ebenso wenig geneigt zu tauschen. Eleanor wurde durch die Heirat nur so weit von ihrer Familie getrennt, dass das Cottage in Bath nicht gänzlich überflüssig erschien, denn ihre Mutter und ihre Schwestern verbrachten mehr Zeit bei ihr als dort. Mrs. Dashwood handelte bei ihren häufigen Besuchen in Delaford ebenso sehr aus Diplomatie wie aus Vergnügen, denn ihr Wunsch, Marian und Oberst Brandon zusammenzubringen, war kaum weniger ernsthaft als Johns, auch wenn es ihr dabei nicht so ausschließlich aufs Geld ankam. Es war nun ihr Lieblingsziel. So unentbehrlich ihr die Gesellschaft ihrer Tochter war, niemandem gönnte sie das dauernde Vergnügen daran so sehr wie ihrem geschätzten Freund. Und Marian ins Herrenhaus einziehen zu sehen, war ebenso sehr der Wunsch von Edward und Eleanor. Sie kannten seinen Kummer und ihre eigenen Verpflichtungen ihm gegenüber, und nach allgemeiner Übereinstimmung sollte Marian die Belohnung für beides sein. Bei einer solchen Verschwörung gegen sie, bei einer so intimen Kenntnis seiner Güte, bei der Überzeugung von seiner tiefen Zuneigung zu ihr, die ihr zu guter Letzt, wenn auch lange, nachdem sie für alle anderen offensichtlich war, aufging, was konnte sie tun? Marian Dashwood war zu einem außerordentlichen Schicksal geboren. Sie war dazu geboren, den Irrtum ihrer eigenen Überzeugungen zu entdecken und ihren eigenen Lieblingsgrundsätzen zuwiderzuhandeln. Sie war dazu geboren, eine Liebe zu überwinden, die sie im reifen Alter von 17 gefasst hatte, und ihre Hand ohne stärkere Gefühlsbeziehung als große Hochachtung und lebhafte Freundschaft freiwillig einem anderen zu reichen. Und noch dazu einem anderen, der nicht weniger als sie unter einer früheren Bindung gelitten, den sie 2 Jahre vorher für zu alt zum Heiraten gehalten hatte und der aus Rücksicht auf seine Gesundheit immer noch Zuflucht zu Wollwesten nahm. Aber so war es. Anstatt Opfer einer unwiderstehlichen Leidenschaft zu werden, wie sie es sich in ihren schönsten Träumen ausgemalt hatte, anstatt für immer bei ihrer Mutter zu bleiben und das einzige Vergnügen in Zurückgezogenheit und geistiger Anstrengung zu finden, wie sie es später bei ruhigerer und nüchterner Überlegung beschlossen hatte, fand sie sich mit 19 in eine neue Neigung verstrickt, zu neuen Pflichten herausgefordert, in ein neues Heim versetzt, fand sich als Ehefrau, als Herrin eines Haushalts und eines Dorfes. Oberst Brandon war nun so glücklich, wie es ihm alle, die ihn gern hatten, gönnten. Marion war sein Trost für alles Leid der Vergangenheit. Ihre Fürsorge und ihre Gesellschaft gaben ihm seine frühere geistige Lebhaftigkeit und seelische Heiterkeit wieder. Und dass Marion ihr Glück darin fand, seins zu fördern, davon waren alle aufmerksamen Freunde überzeugt und entzückt. Marion gab ihre Liebe ganz oder gar nicht, und so war sie bald ihrem Mann mit Leib und Seele so zugetan wie früher Willoughby. Ihre Hochzeit war für Willoughby doch ein Schlag, und seine Strafe wurde bald darauf dadurch noch schlimmer, dass Mrs. Smith ihm von sich aus vergab, da ihr seine Heirat mit einer Frau von Charakter ein Anlass zu Nachsicht war, was ihm Grund zu der Annahme gab, dass er glücklich und reich zugleich geworden wäre, hätte er sich Marion gegenüber ehrenhaft benommen. Dass die Reue über sein unverantwortliches Betragen, das auf diese Weise seine Strafe nach sich zog, ehrlich war, braucht nicht bezweifelt zu werden, und auch nicht, dass er lange an Oberst Brandon mit Neid und an Marion mit Bedauern dachte. Aber dass er für immer untröstlich war, dass er die Gesellschaft floh oder auf Dauer trübsinnig wurde oder an gebrochenem Herzen starb, braucht man nicht zu befürchten, denn er tat nichts dergleichen. Er lebte ein aktives, häufig auch amüsantes Leben. Seine Frau war nicht immer schlecht gelaunt und auch sein Haus nicht immer ungemütlich, und in der Hunde- und Pferdezucht und in jeder Art körperlicher Aktivität außer Haus fand er ein nicht unerhebliches Maß an häuslichem Glück. Für Marion bewahrte er, trotz der Ungezogenheit, ihren Verlust zu überleben, immer jene ausgesprochene Hochachtung, die sein Interesse an allem, was ihr zustieß, wachhielt und sie zum heimlichen Ideal weiblicher Vollkommenheit machte. Und manche jugendliche Schönheit musste sich später seine Missachtung gefallen lassen, weil sie den Vergleich mit Mrs. Brandon nicht aushielt. Mrs. Dashwood war so klug, das Cottage zu behalten und nicht zu versuchen, nach Delaford umzuziehen, und zum Glück für Sir John und Mrs. Jennings hatte Margaret, als ihnen Marion genommen wurde, ein zum Tanzen hervorragend geeignetes Alter erreicht, in dem man mit Fug und Recht annehmen durfte, dass sie einen Verehrer hatte. Zwischen Barton und Delaford herrschte der rege Umgang, den eine starke familiäre Bindung ganz von selbst mit sich bringt. Und man sollte es für ein nicht unerhebliches Verdienst und Glück von Elinor und Marion halten, dass sie ohne Missklang miteinander lebten oder ohne eine Abkühlung zwischen ihren Männern hervorzurufen, obwohl sie Schwestern waren und fast in Sichtweite voneinander wohnten.